Neulich bin ich durch die Wüste gefahren. Neulich bin ich durch die Wüste gefahren. Der Sprit ging aus und ich kam nicht an. Ich fragte nach dem Wasser und meine Füße wurden nass. Neulich bin ich durch die Wüste gefahren. Schließlich erschreckte mich ein großes Lamm. Das Lamm kam an und sah mich lächelnd an. Ich merkte, das Lamm war zahm und freundete mich mit ihm an. Schließlich erschreckte mich ein großes Lamm. Dann erschien am Horizont ein weißer Mann. Ich sah, er entleerte gerade seinen Darm. Er sah mich traurig an und winkte mich heran. Doch dann erschien am Horizont ein weißer Mann.